بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Es wird jetzt inshaAllah subhanahu wa ta'ala eine ungefähre Übersetzung von Al-Usul al-Thalatha folgen. Al-Usul al-Thalatha ist ein Buch von Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, über Al-Aqidah. Al-Usul al-Thalatha. Al-Usul ist Mehrzahl von Asl. Und Asl ist Fundament oder Grundlage. Al-Thalatha bedeutet die drei. Also Al-Usul al-Thalatha könnte man folgenderweise übersetzen: die drei Fundamente oder die drei fundamentalen Grundlagen. Der Sheikh, rahimahullah, fängt damit an. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Bismi im Namen. Allah ist der Name von Gott, ist der Name von unserem Schöpfer. Ar-Rahman ist ein Wort, das von Ar-Rahma abgeleitet wird. Natürlich, das ist auch ein Name und Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber dieser Name und Eigenschaft wird von Ar-Rahma abgeleitet. Ar-Rahma bedeutet Barmherzigkeit und Ar-Rahim ist eine Übertreibungsform von demjenigen, der sehr viel Barmherzigkeit hat. Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ar-Rahman und Ar-Rahim, die beiden sind Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala und sie haben mit Ar-Rahma, mit Barmherzigkeit zu tun. Die Erklärung können wir inshallah azza wa jal ein anderes Mal geben. Also, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen von Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, das heißt derjenige, der sehr viel Barmherzigkeit hat. Dann sagt der Gelehrte, rahimahullah, I'lam rahimakallah. I'lam, das ist der Verb alima, hat gewusst. Und i'lam ist in einer Befehlsform. Das heißt, er sagt wisse oder erlange das Wissen. Rahimakallah. Rahimaka ist auch ein Verb, das mit ar-Rahma, Barmherzigkeit, zu tun hat. Rahima, das heißt, er war barmherzig. Rahimaka, das heißt, gegenüber dir. Allahu, das heißt, möge Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber dir barmherzig sein. Bismillahirrahmanirrahim, i'lam rahimakallah. Wisse, möge Allah subhanahu wa ta'ala dir barmherzig sein. Annahu yajibu alayna ta'alluma arba'i masail. Annahu, das. Yajibu von wajaba. Und das hat mit al-wajib zu tun. Das ist der Verb. Yajibu, das ist es muss. Oder es ist Pflicht. Alayna, für uns. Ta'alluma, dass wir lernen. Das ist ein Verb mit ilm, mit Wissen zu tun. Ta'alluma, das heißt, wir müssen lernen. Arba'i, vier masail. Vier Angelegenheiten oder vier Sachen oder vier Dinge. Also, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alayna ta'alluma arba'i masail. Wisse, möge Allah dir barmherzig sein, dass es wajib für uns ist, das ist unsere Pflicht, vier Dinge, vier Sachen, arba'u masail, zu kennen oder zu wissen. Dann sagt er, al-ula, die erste, al-ilmu, wieder Wissen. Das Wort Al-Ilm haben wir sehr oft gehört. Al-Ilm bedeutet Wissen. Und jetzt kommt die Erklärung von Wissen. Was meint er mit Al-Ilm, mit dem Wissen? Er sagt, wa huwa, und es ist Ma'rifatullah. Ma'rifa ist Erkenntnis. Allah. Ma'rifatullah, das heißt Erkenntnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatu, und das Erkenntnis von Nabiyahu. An-Nabi ist der Prophet. Nabiyahu, sein Prophet. Das heißt, ma'rifatu nabiyihi, das Erkenntnis von seinem Propheten. Wa ma'rifatu dinil Islam, und das Kenntnis oder Erkenntnis von Din, Din ist die Religion, al-Islam. von der Religion des Islams. Und dann sagt er, bil adillah, das heißt mit Beweise und Argumente. Also, das ist die erste Sache von diesen vier Dingen, die es für uns Pflicht ist, zu wissen. Al-Ilm. Und Al-Ilm bedeutet Kenntnis von Allah subhanahu wa ta'ala, Kenntnis von seinen Propheten und Kenntnis von der Religion des Islams. Und zwar mit Beweise. Die zweite von diesen vier Sachen sagt er, rahimahullah, الثانية, zweitens, Al-Amalu. Wir haben Al-Ilm, das war das erste. Al-Ilm ist Wissen. Und Al-Amal ist Handeln. Al-Amalu bihi, das heißt, danach zu handeln, nach diesem Wissen zu handeln. Al-Thalithatu, drittens, Al-Da'watu. Al-Da'wa ist Aufrufen. Das ist die Da'wa, wir kennen das. Ilayhi. Ilayhi bedeutet dazu aufzurufen. Das heißt, zu diesem Ilm, nachdem man danach gehandelt hat, dann ruft man dazu auf. Al-Rabi'atu, viertens, As-Sabru ala al-Adha fihi. As-Sabr bedeutet Standhaftigkeit oder geduldiges Ausharren. Al-Adha. Al-Adha ist Schmerz und Leid. Fihi. Fihi, das heißt auf dem Grund von diesem Ilm. Das heißt, das Ilm, das du hast, das Wissen, das du bekommen hast und wonach du handelst und dazu du aufrufst. Viertens, du musst sabr, standhaft sein, wenn du danach oder deswegen belästigt wirst und schlecht behandelt wirst. Dann sagt er, وَالدَّلِيلُ, und der Beweis, قَوْلُهُ تَعَالَى, ist die Aussage von Allah, der Erhabenen, وَالْحَصَرْ, إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Das ist Surah Al-Asr. Wal-Asr, bei der Zeit, إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, bestimmt Al-Insan, der Mensch, ist in Khusr, ist verloren. إِلَّا, außer الَّذِينَ, denjenigen, الَّذِينَ آمَنُوا, die glauben, die Al-Iman erfüllt haben, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, und الصَّالِحَاتِ gemacht haben, und rechtschaffen handeln, rechtschaffene Taten gemacht haben, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, und einander anweisen zur Wahrheit, das heißt, die haben sich gegenseitig mit Al-Haq, mit der Wahrheit, Ratschläge gegeben, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, und einander anweisen zum geduldigen Ausharren, zum Sabr, zum Standhaftigkeit. Dann sagt er, rahimahullah, قال الشافعي. الشافعي, rahimahullah, sagte, لو ما أنزل الله حجة على خلقه. Hätte Allah seinem Khalq, seiner Schöpfung, keine andere Hujja, kein anderes Argument, إلا هذه السورة, außer diese Sura vom Koran, herabgesandt, لكفتهم, so wäre sie für sie ausreichend gewesen. Und Al-Bukhari, rahimahullah, sagte, Babu, Kapitel, Al-Ilmu, das Wissen, qabla, vor Al-Qawli, vor dem Sprechen oder vor der Äußerung, wal-Amal, und vor den Taten. Wad-Dalilu, und der Beweis, ist Qawluhu ta'ala, ist die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam, so wisse, annahu, dass es keinen Ilah, annahu la ilaha, es gibt keinen Ilah, illallah, außer Allah. Wastaghfir lidambik, und bitte um Maghfira, um Vergebung für deinem Dhanb, für deine Sünde. Fabada'a, Allah hat angefangen, bil ilmi, mit dem Wissen, vor al-Qawl, vor Worten, wal-Amal, und Taten.